Also wir bereiten eben eine Rede vor. Ah, das haben wir gar nicht gemacht, oder? Wir müssen eben eine Rede vorbereiten. Das sollten wir jetzt vielleicht mal noch machen auf dem Weg nach unten. Bin ich schon drauf? Test, Test, Test. Das habe ich noch nie verstanden, warum Leute immer Test, Test, Test brüllen oder was noch. Was würdest du sagen? Na, ich würde reden. Ja, dann. Weil das ist ja der Test. Ja. Liebe. Kann man das nicht anonymer machen? Herzlich Hallo. Willkommen. Herzlich willkommen. Ja, dass es eben einen Anfang hat. So. Und eigentlich ja das Radiokunstding an sich ja theoretisch ganz anders ist. Es hat ja gar keinen Eventcharakter, sondern das Stipendium besteht ja daraus, dass Solresa alles machen kann, was sie will. Und es muss kein Ergebnis sein, sondern kann sozusagen in den Prozess Radio eintauchen und Dinge tun, die sie tun will. Aber es braucht diese Eröffnung. Oder wir feiern das eben. Ja, ich würde sagen, im besten Fall feiern wir das einfach. Und natürlich ist es ein Prozess. Natürlich findet das, was dieses Stipendium bedeutet, und dieses Stipendium bedeutet ja vor allen Dingen Raum und Zeit. Ja, aber ja, gerade das mit der Zeit. Ich habe ja das Gefühl, wir laufen hier schon ewig rum. Ich habe auch das Gefühl, die Uhr, die über uns hängt und tickt, wird immer größer und schwerer. Das Ticken wird ganz körperlich. Du tickst doch nicht mehr richtig. Ja, das Radio tickt ja auch manchmal nicht richtig. Das finde ich dann eigentlich gut. Sollen wir eigentlich nach rechts oder nach links gehen? Aber trotzdem braucht es dieses Radiokunststipendium. Werden Sie sich fragen. Warum werden Sie sich fragen? Was soll das? Wir würden sagen, ja. Also brauchen... Haben Sie schon mal über Lust nachgedacht? Wenn man es nämlich schon mal nicht Kunst nennen würde, sondern anderen Umgang mit dem Radio, mit dem Medium oder mit der Kommunikation, dann würde das ja auch einen Anspruch auf Gesellschaft meinen. Einen weiteren, würde ich sagen. Keinen anderen, einfach einen weiteren. Während wir uns hier verlaufen... Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Weg sehr kurz ist. 3 Stockwerke sind mir noch nie so lang vorgekommen. Ja. Radiokunst. Ja, Radiokunst. Aber ich weiß nicht, ich finde auch, man könnte es auch abschaffen. Das wäre dann der nächste Schritt, ja. Das ist ja sozusagen so, wir reden ja nur über Produkte, wenn wir über Kunst reden. Kunsten. Ich finde Erproben ja tatsächlich ganz gut. Wo sieht das also Radio erprobt? Also sozusagen das Synonym zu Experiment, weil Experiment ist genauso wie kreativ, ja. Es funktioniert überhaupt nicht mehr. Also, aber... Erproben finde ich gut. Also, weil ich Erproben finde Alchemie ist, auch gut. Alchemie ist gut, ja. Es brodelt. On-air und off-air. Im Prinzip laden wir ja auch nicht eine Künstlerin ein, sondern eine Radiomacherin. Ja, genau. Wir haben eine Radiomacherin eingeladen und das kann auch heißen, wir laden eine Botanikerin. Du hast jetzt hier noch Zeit, dir eine Zigarette zu drehen. Wir sind echt ein bisschen spät dran. Nein, man darf hier sowieso nicht rauchen, das ist nur Ersatzhandlung. Brauchst weitere Überleitungen? Eigentlich brauchst du einen schnelleren Schritt. Das ist übrigens das Literaturhaus hier demnächst. War mal das Kunstforum der Sparkasse in Halle. Ecke Mühlweg, Bernburger Straße. Und da ja Radio jetzt ist, kann man da jetzt auch hinkommen, ne? Wir sind eh zu spät. Man kann immer noch hinkommen. Bernburger Straße 8. Wir können versuchen, auf dem Treppengeländer zu rutschen. Wird schwer sein, das Geräusch zu finden. Das ist übrigens was für alle heute, oder? Nee. Was heißt denn, das ist was für alle? Naja, wenn jetzt Leute Radio hören und denken, was ist denn das? Hier sollte doch eigentlich American Folk laufen. Dann können wir nur sagen, Bill wäre auch gekommen. Einmal das und außerdem könnt ihr morgen früh Bill hören. Und auch Alassane mit La Voix de Burkina Faso. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wenn wir jetzt durch die Tür, da unten ist eine Tür, schon wieder gehen, dann... Es muss irgendwie dem Anlass entsprechend würdig sein finde, wir sollten uns bei allen bedanken, die... Ich hätte ja gerne ein Glas Sekt zur Eröffnung. Ja, gibt's doch. Aber du wirst nicht mehr dazu kommen. Hm. Jetzt, so, wo wir so spät ankommen, bist du bestimmt schon... So, wir stehen vor der Tür. Was sagen wir denn jetzt? Danke. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass so viele zur Eröffnung dieses Radiokunststudios gekommen sind. Ich weiß nicht, wie viel Sie mitbekommen haben, weil ich komme gerade aus dem Treppenstudio. Also werden Sie wahrscheinlich nicht die ganze Kontextualisierung mitbekommen haben, was dieses Radiokunststipendium und diese Residenz soll. Aber das macht nichts. Das wird auch in den nächsten 3 Monaten bei Radio Korax und im Stadtraum ganz klar werden. Denn Sol Risa, die Künstlerin, die sich heute vorstellen wird, ist noch bis Ende April hier in Halle und ist Artist in Residence, die erste für diese Radio Art Residency, so haben wir sie erstmal genannt. Und jetzt stehe ich hier vorne und möchte mich bedanken bei der Hallischen Wohnungsgesellschaft, die dafür gesorgt hat, dass diese Künstlerin auch wohnen kann. Und insbesondere beim Goethe-Institut, namentlich bei Marc-André Schmachtel, der Radio Revolten, das zweite Radiokunstfestival, besucht hat 2016. Und dort ist sozusagen die Idee geboren, diese Radiokunstresidenz überhaupt zu beginnen und damit sowas wie ein anderes Radio nicht nur punktuell in einem Festival und als Event stattfinden zu lassen, sondern dem Ganzen eine Kontinuität zu geben. Genau. Und Schirmherr dieses Festivals war der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, dem ich jetzt gern das Wort übergeben möchte. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Schmachtel, sehr geehrte Frau Reza, liebes Radio Korax-Team, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass wir hier in diesen ganz tollen Räumlichkeiten heute die Veranstaltung eröffnen dürfen. In 2 Wochen, Anfang März, wird das Literaturhaus offiziell eröffnet. Es will ein Ort der Debatte sein. Und gerade das war für die Stadt auch faszinierend, als wir gesagt haben, hier setzen wir uns für ein. Und wir haben unseren Stadtrat auch gebeten, dafür einen entsprechenden stattlichen Betrag jährlich auch zur Verfügung zu stellen. Und wir haben im Haushalt eine Summe von 60.000 Euro vorgesehen für das Jahr über. Und Alexander Suckel steht dafür. Und ich freue mich natürlich auch, dass du heute hier die Räumlichkeiten auch mit zur Verfügung gestellt hast. Es ist deutlich, dass ein solcher Ort eindeutig ein Gewinn für die Stadt Halle ist. Und wir werden mit Sicherheit unheimlich viele Impulse aus diesem Literaturhaus in die Stadt hinein in den nächsten Monaten und Jahren auch bekommen. Impulse setzt regelmäßig auch das Freie Radio Korax. Am 1. Juli wird Korax bekanntlich volljährig. Seit 18 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, bereichern die hallischen Radiomacher unsere Medienlandschaft und sie bereichern sie um eine Facette, die ansonsten in unserer Stadt klar und deutlich fehlen würde. Kritisch, immer wieder auch mit vielen guten Ansätzen und wie unsere Stadt letztendlich man sich vorstellen kann, ist für die Stadt etwas, was man nicht alltäglich in der Politikersprache im Stadtrat hört. Und gerade diese kritische Einstellung auch zu vielen Themen, die wir in der Stadt durchführen, macht Radio Korax so interessant. Mit 20 Leuten ging es im Jahr 2000 los. Heute sind sie rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und anfangs, wenn man sich überlegt, begann das Ganze mit ca. 2 Stunden am Tag. Und jetzt ist es im Grunde genommen fast schon rund um die Uhr. So auch heute wieder mit dem neuen Stipendium, das Sie gemeinsam mit dem Goethe-Institut ins Leben gerufen haben, bieten Sie auswärtigen Künstlern die Möglichkeit, 3 Monate hier in Halle zu leben und zu arbeiten. Auch das war für uns im Konzern eine besondere Bedeutung und Erwähnung auch wert. Und aus diesem Grund hat auch die HWG, also unsere Hallische Wohnungsgesellschaft, diese Räumlichkeit dann auch zur Verfügung gestellt. Sie werden unsere Stadt mit unbefangenem Blick betrachten und mit ihren Ergebnissen werden wir vielleicht auch mit unseren Hallensern unsere Stadt mit neuen Augen sehen können. Ich darf versichern, mit der Stadt Halle hat Radio Korax auch in Zukunft eine Unterstützung und eine verlässliche Partnerin. Die Stadt Halle hat schon viele Projekte von Radio Korax unterstützt. Erst 2016 war unser Stadtmuseum Kooperationspartner des Festivals Radio Revolten und gemeinsam wurden die beiden Ausstellungen zur Radiokunst und zur Radiogeschichte verantwortet. Mit vielen Machern um Radio Korax sind wir ständig in Gesprächen, auch immer wieder bereit, die Räumlichkeiten auch zu optimieren. Und da können Sie sicher sein, dass wir uns in Gänze auch gemeinsam mit unserem Stadtrat auch dafür weiter einsetzen. Im vergangenen Jahr hatten wir die Projektforderung von Korax deutlich erhöht. Mittlerweile von insgesamt ca. 2.000 Euro ging das jetzt rauf auf 20.000 Euro. Und wir sind uns sicher, dass wir das auch weiterhin für die nächsten Jahre festschreiben können. Zu den Verdiensten von Korax gehört fraglos, dass es einen Schwerpunkt auf gesellschaftliche und soziale Themen legt und vor allen Dingen die Sendung von und aus ungewöhnlichen Orten heraus immer wieder dann den Hörer begeistert. Ich möchte nur Ihre Projekte mit für migrantische Gemeinschaften in den letzten Jahren hervorheben, als die Stadt tatsächlich versucht hat, krampfhaft gemeinsam bei uns mit dem Koordinator Oliver Paulsen auch die Migrationsthemen so optimal wie möglich zu lösen, hat Radio Korax immer unterstützt und hat auch hier einen wesentlichen Beitrag dazu gebracht, dass dieses Thema bei uns in der Stadt sehr positiv auch behandelt wurde. Das ist etwas, was selten geworden ist, dass wir mit einer solchen Unterstützung bei diesen gemeinsamen Themen auch rechnen können. Frau Reza, ich freue mich, dass Sie als erste Stipendiatin in die Radio Korax Radiokunstgeschichte eingehen werden. Ich darf Ihnen gratulieren zu Ihrem Stipendium. Sie gelten als eine der einflussreichsten Stimmen der lateinamerikanischen Radio- und Klangkunstszene. Ich bin sehr gespannt, wie Sie Halle inspirieren werden und wie wir etwas von Ihnen zurückbekommen. Ich bin mir sicher, dass Sie zahlreiche Inspirationen und auch Mitstreiter finden werden. Herzlich willkommen in der Stadt Halle und an Radio Korax und an das Goethe-Institut. Vielen Dank, dass das alles so wunderschön für die Stadt Halle stattfindet. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Wiegand, vielen Dank. Ich übernehme gleich das Mikro. Mein Name ist Marc-André Schmachtel. Ich bin stellvertretender Bereichsleiter im Goethe-Institut für Fernsehen, Film und Hörfunk und bin dort zuständig für Fernsehen und Hörfunk. Das hat mich hier auch zu den Radiorevolten gebracht letztes Jahr, wie Tina Glatte auch schon erwähnte. Und das war für mich ein Novum, weil ich war lange im Ausland gewesen vorher und kannte das Medium Radiokunst natürlich so ein bisschen vom Hörensagen, aber als ich hier die Radiorevolten erlebt habe, war das für mich ein ziemlicher Augenöffner. Und die Gespräche danach mit dem Team von Radio Korax haben dann wirklich diese Idee geboren, weiterzudenken, auch über Radiokunststipendium hinaus. Es gibt bereits verschiedene Projektanfragen. Ich habe von Kollegen aus Ramallah gehört, die gerne ein Kulturradio machen. Da war auch mein erster Gedanke, da kann man euch zusammenbringen mit Radio Korax. Es gab Projekte jetzt gerade, glaube ich, mit den Kollegen im Goethe-Institut in Prag zu Marx und Lenin. Also es gibt für uns als Goethe-Institut da sehr viele Anknüpfungspunkte. Wir sind ja mit knapp 160 Instituten im Ausland vertreten. Unsere Aufgabe ist es, ein aktuelles Deutschlandbild nach draußen zu vermitteln, Sprache auch. Und was liegt da näher, als mit Radio zu arbeiten? Und von daher ist Radio Korax für uns im Bereich ein, für mich finde ich, sehr, sehr wichtiger Partner, denn sowas Vergleichbares habe ich noch nicht gesehen. Von daher bin ich auch sehr froh, dass das mit der Radiokunst-Residenz so schnell geklappt hat. Wir haben uns, glaube ich, wann war das, wo ist der Ralf, im Sommer zusammengesetzt und hatten dann überlegt, wie wir das angehen können. Und wir sind ja dann doch auch eine größere Behörde. Das dauert manchmal ein bisschen länger, bis so die ganzen Schritte durchlaufen sind. Aber wir sind jetzt froh, dass wir diese Pilotphase beginnen können. Sol Retzer ist da. Sie ist am 2. Februar gekommen. Ich freue mich sehr, dass sie die erste Stipendiatin ist und dass sie dann nachher auch gleich was zeigen kann. Wir werden dann weiterschauen, wie wir das Stipendium weiter begehen, aber ich bin mir ganz hundertprozentig sicher, dass das hier laufen wird. Ich begrüße auch Frau Bursian, wo ist sie da? Genau, von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Freue mich sehr, dass Sie auch da sind, auch ein wichtiger Partner für uns. Genau, also das Goethe-Institut freut sich. Ich freue mich extrem, dass ich hier sein kann. Vielen Dank an die Stadt Halle. Vielen Dank an das ganze Team von Corax, denn da, Tina hat vorhin geredet, aber es sind doch ein paar dahinter, die auch für diese Residenz auch gearbeitet haben. Und ich denke, ich werde hier öfters auch wieder auftauchen. Vielen Dank. Keine Angst, ich halte keine dritte Rede. Marc-André Schmachtel hat schon alles gesagt zu dem, vielleicht zum Stellenwert dieses Stipendiums, aber zur Künstlerin selbst. Sie werden sich vielleicht auch fragen, wie funktioniert denn so ein Radiokunststipendium eigentlich? Also das ist tatsächlich in so einer Pilotphase gar nicht so einfach gewesen. Wir hätten jetzt schwerlich sagen können, alle, die irgendwas mit Radio zu tun haben weltweit, bewerbt euch doch mal auf dieses schöne Stipendium, was wir da gerade einrichten. Dann wären hier wahrscheinlich 400, 500 Anträge eingelaufen. So sind also eher die Erfahrungen gesammelt worden, die Menschen wahlweise bei Radio Revolten, beim Festival, als auch in anderen Zusammenhängen, anderen Radios gesammelt haben. Und dabei fiel unter anderem die Person auf, die Sie ja schon sehen können, Solresa nämlich, die ursprünglich aus Argentinien kommt und auf einer mehrjährigen Reise nicht nur Radiokunst gemacht hat, sondern eben viel Kontakt auch hatte zu Community-Radios, willentlich, nicht zufällig, weil sie interessiert hat, wie funktioniert das eigentlich, wenn Leute das Medium in die Hand nehmen und das selbst organisieren, was passiert da eigentlich? I talked about your travel around South America and Central America to get to know the community radios. Und das halt auch für uns natürlich spannend ist hier. Ja, also dass es nicht nur darum geht, ein schönes leuchtendes Moment von Radiokunst zu etablieren, sondern natürlich auch ein bisschen mehr von diesem emanzipatorischen Ansatz der lateinamerikanischen Radios erfahren zu können. Was dabei rauskommt in diesen drei Monaten, das wissen wir nicht. Genauso wenig wie heute Abend. Deswegen freue ich mich sehr, Solresa jetzt auf der Bühne des neuen Literaturhauses begrüßen zu können. Schönen Dank übrigens, dass wir hier sein können.